ich abends nach Hause komm. Steckt die Olga schon in der Tür. Auf der Couch fummelt sie schon rum. Und ruft, Junge, komm zu mir. Mehr. Komm, komm, Olga, ich besorge es dir. Der Postmann freut sich schon auf dich. Bis morgens gibst du keine Ruhe. Auch der Nachbar lauf mal ran. Wem gehört denn dieser Schuh? Schuh. Komm, komm, Olga, ich besorg es dir. Hier. Komm, Olga, ich besorg es dir. Hier. Komm, Olga, ich besorg es dir. Hier. Komm, Olga, ich besorg es dir. Man braucht dich nur anzusehen. Alle wissen, du bist ein Tier. Immer lässt du dich nur gehen. Na komm schon, wir sollen es dir. Komm, Olga, ich besorg es dir.